Buch, der da jetzt das politische Sagen im Parlament hat. Denn unsere Leute und die Leute derer, die sitzen quer durch die Parteien in allen führenden Positionen und tun also diese Chancenlagerei der sogenannten parlamentarischen Demokratie ruhig über sich ergehen lassen, auch wenn bei der nächsten Wahl die anderen mal drankommen, das ist auch völlig egal. Und sie sind ja auch hier, ganz gleich wie die Wahlen ausgehen, ein Kopfstein, der hat immer was sagen und wenn der Abstimmung weiß Gott nicht wahr, dann gibt es eine Story, der streitet mich. Ich will das nur mal so als Beispiel sagen. Wer ist denn der Amtsstein? Und so kann man eben fragen, wer sind bestimmte Leute, die dann ihre Fahrer, die dort die Presse machen und die dort die Medienpolitik machen. Sie müssen wissen, wenn die Sache von mir, dass hier in Amerika es Leute gibt, die aufgrund eines sehr starken Verfassungszusammenhaltes bis in den letzten Jahrzehnten oder auch Jahrhundert es geschafft haben, ganz wesentlich ihre Herrschaft zu etablieren, nicht nur in der Wirtschaft, sondern vor allem in den Publikationsmedien. Und diese Bürger haben etwas sehr Eigenartiges an sich. Sie sind sich nämlich ausgewählt gegenüber allen anderen Rassen. Nicht nur gegenüber den Schwarzen, nicht nur gegenüber den Mexikanern oder den Indianern, sondern auch gegenüber den Weißen hier in Amerika, die führende Rolle zu spielen. Und sie verstehen das sehr geschickt. Wir müssen in der wirtschaftlichen und personellen Apparatur die gesamte geistige Sprachregelung, die ganze Orientierung, die gesamte Fernbilderregelung und was da alles gehört, zu managen. Das ist immer nur in erster Linie das Interesse dieser ganz bestimmten Gruppe zum Ausdruck kommt und sich alles um den anderen Punkt und die Moralbegriffe dieser Gruppe zu drehen hat. Und wir wissen in Amerika, vier Minister in Großbritannien zu haben. So stellten die amerikanischen Historiker fest, dass es notwendig ist, hinter die Kulissen der amerikanischen Politik in erster Linie zu schauen. Und sie haben das nach dem Ersten Weltkrieg schon begriffen, als eine ganze Reihe von amerikanischen Historiker sogar zumindest fertig gebracht haben, die amerikanische Regierung von der Unterschrift unter dem Versailler-Vertrag und unter das Versailler-Diktat abzuhalten. Die Vereinigten Staaten haben ja bekanntlich den Versailler-Frieden nicht unterzeichnet. Das war zweifellos ein Eindruck bereits amerikanischer Historiker. Und Heiner Barnes als einer der führenden Köpfe dieser amerikanischen revisionistischen Historiker hat er damals, 1924, sein großes Buch geschrieben, die Ursachen des Weltkrieges. Damals sprachen wir nur von einem, also des Ersten Weltkrieges. Und hat aufgedeckt, in Wirklichkeit waren es ganz andere Ursachen als jene, die man landläufig in den Medien verbreitet, in den Kriegspropaganda-Thesen verkündet hatte. Und dann war auch der eine derjenigen und mit ihm eine ganze Reihe anderer, die auch gegen die Folgen des Versailler sogenannten Vertrages anzugehen versucht hatten und das Unrecht herauszustellen mussten, sodass auch von dort damals schon den Deutschen eine starke Unterstützung zuteil geworden ist. Obgleich die amerikanischen Historiker damals in der kurzen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg die Arbeit auch zu wenig Einfluss ausüben konnten. Die Machtverhältnisse in den Vereinigten Staaten und ich darf hier vielleicht noch eines hinzusetzen, sind tatsächlich nicht so demokratisch, wie man vielfach meint. Ich habe es jetzt in neuesten Fällen wieder erlebt in Amerika. Es ist furchtbar schwierig, unabhängige Meinungen öffentlich in Amerika zu vertreten und noch schwieriger zu verbreiten, weil auch dort stets das Strafrecht immer im Hintergrund mit einer Rolle spielt und die Prozess, die justiziablen Möglichkeiten der Machthaber da eine große Rolle spielen. Und Prozesse sind in Amerika erheblich teurer als hier in Deutschland. Man kann also hier in Deutschland durchaus sagen, ich riskiere meine eigene Meinung, selbst wenn zum Prozess kommt, naja, das zählt auf Nachkosten, das ist alles noch zu verkraften. Grundrechtsmarken, eigene Meinung im Fall eines Prozesses, die sind eben existenzruinierend. Und das bewirkt vielfach tatsächlich in den Vereinigten Staaten auch bei den Historikern lieber etwas kürzer zu treten, als zu viel zu riskieren. Und unter diesem Hintergrund muss man auch betrachten, dass die Leistungen der amerikanischen Revisionisten schon nach dem Ersten Weltkrieg ganz enorm gewesen sind. Nur die Herrschaftskräfte waren damals doch wahrscheinlich imponierend, und der Historiker kommt ja mit seinen Erkenntnissen ohnehin immer zu spät, vielfach zu spät, weil die Forschung ja auch seine Zeit kommt. Man muss vor allem aber auch wissen, dass die Kräfte, die in Amerika aufgrund, das werden Sie ganz offen zu, das ist nicht die Erklärung der Wasserbewusstsein wie Deutsche, sondern das wird uns auch bezogen, diese Erkenntnis, dass bestimmte Leute ein ganz klarer und fanatisch abgegrenztes Rassebewusstsein entwickeln und eine Unterstützung sich gegenseitig gewähren. können Sie vielleicht ermessen, wie die oder andersrum soll diese gemeinsame Sprachbindung zusätzlich bestimmte Gruppen mit einem starken Rassebewusstsein innerhalb dieser Völker es geschafft haben, durch Besitz und Beeinflussung der Publikationsmedien in diesen und auch noch in anderen Ländern ein gemeinsames politisches, weltpolitisches, internationales Rollen, eine weltpolitische, internationale Sprachregelung zu etablieren. Und wir erleben es ja heute sehr zu erstaunen, wie die Demokraten die Meinung, dass man unterschiedliche Meinungen in der pluralistischen Gesellschaft ja gleichberechtigt entwickeln soll, dass alle Gruppen in wesentlichen Fragen der internationalen Politik, des internationalen Geschichtsbewusstseins einheitliche Sprachregelungen vorliegen, obgleich deren Inhalte nachweislich falsch sind und teilweise uns verlogen sind oder gefälscht oder auf gesetzlichen Grundlagen beruhen. Und hier sieht man bereits, in welchem Maße die Macht verteilt ist und wie der Kampf der Historiker einen Kampf ganz durchaus gegen einen Riesen gleicht. Was ist die Erkenntnis von amerikanischen Historikern? Wenn in Versailles bereits solche Gruppen mit internationalen Bindungen quer über die Nationen hinaus entgegen der Aussage und dem Propagandaslogan von Gesetzes- und Selbstbestimmungsrecht der Völker sich dafür politisch engagieren, dass die Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht verwirklicht wird, sondern die Souveränität der Völker abgeschafft wird, zumindest für die Besiegten abgeschafft wird, und dass internationale Personalverschiebungen aufgrund dieses großen Zusammenhaltes auch in die besiegten Nationen hineinzustellen sollen, damit tatsächlich an diesem Selbstbestimmungsrecht des besiegten Volkes zumindest kein Gebrauch oder kein richtiger Gebrauch gemacht werden kann. Diese Verhältnisse gehen jedoch über den Zweiten Weltkrieg weit hinaus. Und wir wissen, und die amerikanische Historiker haben das auch bei denen untersucht, dass das amerikanische Engagement im Vietnamkrieg 1964 ähnliche Manipulationen unterlegen war, wie die Vermittlung Amerikas Ende der Zweiten Weltkrieg. Und so ist das seit langem als Pflicht der amerikanischen oder sozialistischen Historiker aufgefasst, dafür zu sorgen, dass hier Öffentlichkeit in diese Geheimdiplomatie eingebracht wird, dass ohne Rücksicht auf irgendwelche Nationalpolitik fixiert wird, wie das amerikanische Volk in Wirklichkeit beherrscht wird, wie welche geheimnisvolle Rolle die amerikanische Presse, die amerikanischen Medien und auch jetzt das Fernsehen zugunsten ganz bestimmter Lobbyisten beeinflusst wird und welche Gefahren hier darin liegen, dies ungestraft weiter treiben zu lassen. Die amerikanischen Historiker haben sich zur Aufgabe gestellt, das Fehlverhalten auch ihrer eigenen Politiker aufzudecken und die psychologische Führung, die sich so schwer mit diesem Begriff abzeichnen lässt, nur als das zu bezeichnen, was sie ist, das heißt eine Desinformationspolitik zur Durchsetzung ganz bestimmter machtpolitischer Interessen. Das ist Zeit, halt genügend Emotionen in den Hass abzubauen und wieder zu klaren Erkenntnissen zu kommen, denn sonst kommt Amerika in die große Existenzkrise der ganzen Geschichte, denn man weiß ja in Amerika längst, dass die Lügen von Roosevelt, Hitler wollte die Welt erobern, Hitler wollte Südamerika erobern, Hitler wollte alle Religionen abschaffen und all diesen Kram, dass das alles erfundene Lügen waren. Und das mit dem Ergebnis, dass obgleich damals Amerika durch Hitler nie bedroht gewesen war, nie beeinträchtigt gewesen wäre, Amerika jetzt aber aufgrund gerade dieser Politik, die Amerika betrieben hat, in einer Situation ist, dass sie Tag und Nacht auf der Hut sein müssen, dass nicht plötzlich ein neuer zu gehen. Ich denke auch hier an die amerikanischen Jahre, die kommen sind, kann man auch aus Kommentaren ziehen, mal den Kirchen. Oder auch an Benjamin Colby, an Harry Fisher, oder James Burns und Flynn und Sherman und Lewis, und das ist nicht selber. Robert Baumquist und The Fire Stage, auch über die Vertreibung und Flucht geschrieben hat. Auch hier, ich kenne Herbert Fisher sehr persönlich, und er sagt, wenn ja, ich muss da so einige Schlenker hineinbringen, ich weiß wohl, dass das nicht stimmt, was ich da schreibe. Aber bedenken Sie, nur aufgrund dieser Tatsache, welche Ort gedruckt in Amerika, nur aufgrund dieser Tatsache, komme ich in die großen Verlage hinein und bekomme eine entsprechende Öffentlichkeitswirkung, was sonst nicht der Fall wäre. Sie sehen selbst die Schwierigkeiten für amerikanische Historiker. Wichtig ist, dass sie gedruckt werden. Dass die großen Verlage sind ebenfalls in der Hand bestimmter Leute. Also es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, und man kann auch nicht von einem so konsequenten Zusammenhalt der amerikanischen Historiker sprechen, dass man sagen kann, naja, es ist eine ganz bestimmte Gruppe, die handelt nur nach gemeinsamer Konsultation. Das ist durchaus nicht der Fall. Nur diese Vielzahl der sich riskiert fühlenden amerikanischen Historiker durch die amerikanische Politik, die wächst doch zusehends. Und ich komme noch auf Obama und so weiter, dass man sagen kann, also wir verdanken denen doch eine ganze Masse Information und eine ganze Masse an Definitionsklarheit, und sie gaben uns doch auch viele Impulse, dass wir als Deutsche tatsächlich unser Haupt wieder etwas höher heben können, weil wir Sachverhalte, Dokumente sicher auf den Tisch der Öffentlichkeit präsentiert bekommen haben von den jeweiligen Gegenständen, also von Menschen aus dem gegnerischen Lager, die einfach unwahrbar sind. Und Sie werden sich hier vor allem von Professor Hogarth rechnen, David Hogarth, der als erster die Schuldfrage des Zweiten Weltkriegs in einem umfangreichen Buch mit vielen, vielen Einzelheiten und Verarbeitung vieler Dokumente, insbesondere der britischen Foreign Policy Documents und der amerikanischen Foreign Relations Policy Documents verarbeitet hat, tatsächlich von Dokumenten, die damals ganz neu herausgekommen waren. Und Sie werden sich erkennen, dass man damals hier in Deutschland über die Schuldfrage des Krieges überhaupt nicht zu reden wagte, weil man also eingeschüchtert war und gar keine Fakten in der Hand hatte als Besitzungsfonds. Und jetzt kommt ein amerikanischer Professor und führt das Brüssel, in Russland, in den Vereinigten Staaten kommen, das heißt zu Bakterienkriegführung mit offensivem Charakter. Sie haben also kaum Anregungen, diese biologischen Waffen auch zur Offensive einzusetzen, was unseren Staaten auch wirklich, wenn sie zuerst einsetzen oder nicht. Ja, und das sollten wir als Deutsche das wissen, wir wissen es heute von amerikanischen Historikern. Das ist also eine ganz neue Sache. Ich muss aber auf das Ausführliche eingehen, auf den amerikanischen Professor Arthur Woods. Als wir von den Engländern, der damals diese Broschüre, Staaten bei 6 Millionen, und er war der Erste, der dieses Thema von England aus publizistisch in die Welt hineingetragen hat, angetragen wurde, dieses Buch von Professor Arthur Woods zu übersetzen. Da habe ich, das ist ganz wichtig, aber ich sehr viel Skepsis geantwortet, denn ich gesagt habe, ja, ich arbeite selbst an diesem Thema Kriegsverbrechen, insbesondere Judenvernichtung. Ich weiß, man wartet im Sumpf und ist sein ganzes Leben wartet man im Sumpf. Denn ich war nicht dabei und sie waren auch nicht dabei und wie soll ich wissen, was während des Krieges da alles passiert ist, wie soll man das aufschlüsseln? Man kann also sein ganzes Leben zubringen und kommt von einer Fälschung in die andere und eine Fälschung zu fabrizieren, ist erleichtert, eine Fälschung zu entlarven und zu analysieren, was muss man mit der Zeit und so ein Leben lang damit zu tun und kommen immer noch nicht weiter. Und sagt er mir, dieser Engländer, urteilen Sie mal nicht so schnell, lesen Sie es erst und dann sprechen wir uns wieder. Und ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich hingesetzt, als ich dieses Buch gelesen hatte, denn der ging verblüffend von einer ganz anderen Ausgangsbasis aus, als den Mann zum Besuch. Wir waren bisher gewohnt, dass der Mann aus dem Moment von den Ergebnisberichten des sogenannten Pseudo-Selbst analysiert. Und der hat mich unabhängig davon und sagt, da geht man in das Archiv der New York Times und wird dort gucken, was die New York Times während des Krieges dann alles drüber geschrieben hat. Ach, siehe da, 1942, da waren schon 2 Millionen vergast, 4 Millionen werden noch vergast. Aber die Amerikaner glaubten selber ja nicht an diese Sachverhalte, diese Informationen standen auf Seite 13 in New York Times, neben Staubsauger Anzeigen und sonst was. Und die amerikanische Regierung hat sich nicht dahinter gestellt, dass die Aufklärer der amerikanischen Luftflotte mindestens im Abstand von 10 Tagen 1944 das Auschwitz, den Auschwitz-Industriekomplex, täglich, also innerhalb von 10 Tagen dauert, in der Höhe von 6000 Meter fotografiert hat. Also den Tatort, den Tatzeitpunkt fotografiert hat. Und man konnte sich fragen, warum haben die Amerikaner diese Dokumentarfotos nicht bereits in Nürnberg zu den sogenannten hauptvisuellen Prozessen vorgelegt, wo sie behauptet haben, in Auschwitz, dann waren wir 1944 der Massenexodus Berlin dort bekommen bzw. sein und durchgeführt worden. Die Luftbilder der amerikanischen Air Force, meine Damen und Herren, sind ein unwahrscheinliches historisches Beweismittel, weil so schlagkräftige Bedeutung hätten wir Deutschen nicht dran gedacht, dass das überhaupt vorhanden war. Wir wissen heute genau, ich habe das auch publiziert, ganz eindeutig, es gibt nicht die sogenannten Bauernhäuser westlich von Dortmund, es gibt nicht die Gräben und Eisenbahnrohren, Schienen von den Krematorien zu den Verbrennungsgräben. Es gibt nicht Bahnhof aus den Krematorien, es gibt keine Verbrennungsgruben, es gibt keine Kohlenhalden, alles das kann sich aufgrund der Luftbilder schon mal sehen. Wir sind also mit diesem Buch einen ganz erheblichen Schritt weitergekommen. Und vor allem, wie wir dann Neuestes sagen, wir konnten ja das Deutsche noch nicht verlassen, schon Zeitung gelesen. Das Neueste, was sich inzwischen ergeben hat, ist, dass bereits am 3. Februar 1945 in der Washington Post ein Artikel darüber erschienen ist, was ein Tag vorher in der Pravda gestanden hat, von einem russischen Pravda-Journalisten, der tritt in der Praxis bereits am 2. Februar 1945. Das in Auschwitz eine zurzeit noch nicht zustimmende Zahl, aber doch in einer Größenordnung von über 1 Million Menschen vernichtet worden sei, mit Hilfe eines elektrischen Fließbandsystems. Man habe die 1950 Personen auf eine elektrische Plattform gestellt, Startstrom eingeschaltet, dann fielen die Opfer ein elektrisches Transportband, das mündete in einem Motor. In 15 Minuten war alles Kunstdünger. Meine Damen hat sich übertreiben nicht, ich habe selbst mit der Kraft davon überzeugt, es steht dort so. Nur die Deutschen waren so clever, sie haben alle Spuren beseitigt. Meine Damen und Herren, nur als ein Hinweis, was wir amerikanischen Historikern zu verdanken haben, denn wir konnten ja in damaliger Zeit nicht gefragt haben, wir konnten auch nicht die amerikanischen Zeitungen lesen. Wir waren angewiesen auf das, was uns ausländische Historiker uns an Erkenntnissen zufügen. Und es zeigt auch die ungeheure Verquickung, in der wir heute leben. Und das sind sich auch die amerikanischen Revisionisten bewusst. Es genügt nicht, nur Bücher zu schreiben, revisionistischen Geschichtsinhalts, sondern es ist möglich, dass sich diese Historiker zusammenfinden, koordinieren ihre Arbeit, aber nicht nur national, sondern international. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, Zahlen schon dividiert erschienen. Er hat also die Leute auf die Hinterbeine gebracht und man hat ihnen einen Prozess gemacht mit einem ganz fragenschönen Gesetz, das also unter Strafen stellt, in Qualität, während wesentlich falsche Behauptungen zwecks Aufstellung zum Rasenpass verbreitet. Das Gericht war zwar nicht in der Lage, das nachzuweisen, aber der wurde trotzdem in der ersten Instanz schuldig gesprochen, aber die zweite Instanz hat dieses erste Urteil verworfen. Aber die Richter der ersten Instanz dafür belohnt, dass er nicht den sogenannten Holocaust von Anzwegen als historischen Tatbestand unterstellt und damit alle verbürgte, sondern dass er ihn untersuchen ließ. Es sei nicht Aufgabe der Gerichte, historische Tatbestände festzuschreiben, sondern es ist Aufgabe der Historiker, übrigens eine gerichtliche Feststellung des Wissenschafts auch in Frankreich inzwischen. Diese Wirkungen, auch diese Prozesswirkungen in amerikanischen Ländern mit diesem Ergebnis, wirken meines Erachtens nicht ohne Wirkung auch für die Prozesse, die bei uns bleiben, wenngleich nicht die meisten Prozesse begründen wollen. Ich habe es gestern kurz erzählt, hier in Deutschland betrachtet, ist das natürlich gespannt, was wir hier zu erwarten haben. Wenn ich mir nur kurz schildere, dass das Bundesverwaltungsgericht Berlin inzwischen die Initiierung von einem Buchwahl für Deutschland geschöpft haben, des Zweiten Weltkriegs für endgültig verflüchtet. Mit der Anwendung der Haltschöpfe, die also aus mit des Zweiten Weltkriegs ist allgemeinkundige Tatsachen bedürfen keine Beweise. Insofern braucht dann die Bundesprüfstelle dieses Buch auch gar nicht zu lesen, sondern es ist nicht ein flüchtiges Prüfmittel, um die abstruse Lehre, die ich da vertrete, zu erkennen. Meine Damen und Herren, das ist finsteres Mittelalter hier. Dann ist es auch wieder Zimmern in den Vereinigten Staaten, die, obgleich die Prozesskosten erheblich höher sind als hier, das Risiko eingegangen sind, um der deutschen Sache willen, um der historischen Wahrheit willen, diese Prozesse durchzustecken. Und mit dem Ergebnis, wie ich sagte, gravierend für die neue Entwicklung, dass Gerichte nicht befugt sind, historische Tatbestände festzustellen, sondern dass es auch ihnen im Zweifelsfall obliegt, sie untersuchen zu lassen. Wir haben den Verdanken unserem heutigen historischen Erkenntnisstand. Nicht nur unsere eigenen Arbeiten, sondern viele Informationen und dem Stehvermögen und dem Mut, die Leute in den Vereinigten Staaten und Ländern, ich denke in England vor allem, auch an viele damals als Erste in England die alliierten Kriegsverbrechen angeprangert hat, insbesondere den amerikanischen Luftkrieg. Oder die Analysen von Henry Hughes über Winston Churchill oder Charles Bagley oder Herrn Böckler oder John Colling oder Joseph Zinfoller oder Neil Hart oder schließlich David Irwin mit seinen zahlreichen historischen Untersuchungen und seinen Publicity-Vorkommen auch hier in Deutschland, auch die deutsche Historikerschaft und auf viele andere Bereiche der deutschen Presse. Inzwischen werden eine ganze Fülle von vereinigten Tatsachen auch weiter untersucht. Jedenfalls eindeutig weiß man in Amerika längst, dass das Feindbild des bösen Deutschlands der 30er Jahre und die segensreiche Humanitätsfriedensbereitschaft und Friedenswille der anderen heute gar nicht mehr stimmt, sondern dass das alles kriegspsychologische Desinformations- genauso gültig sind wie 45. Und dass wir mit diesem Führungsniveau in eine Krise nach Jahren und weltpolitisch hineingeraten sind und uns größere Katastrophen noch bevorstehen, wenn wir nicht dieses Führungsniveau ändern, wenn wir nicht die Sprachregelung ändern, wenn wir nicht die Erkenntnisse vermitteln, die die zwei Menschheitskatastrophen der Menschheit gebracht haben und die wirklichen Zusammenhänge aufdecken. Und das kann uns nur gelingen mit einer wirklichen Zusammenarbeit der internationalen Historiker. Und ich bin froh und glücklich, dass ich also in diesem Kreis auch dieser westlichen Historiker sehr aufgenommen bin. Und besonders beeindruckt, das ist ja auch eine sprachliche Sache, hat mich immer, wenn ich dort ankam, in Los Angeles, you are welcome here. Also Sie sind willkommen hier, das ist also wirklich wunderbar. Und wir stehen nicht alleine mit unseren Arbeiten, wir haben weltweite Unterstützung. Und ich darf nur hoffen, dass auch Thank you.